Lektion 7, Übung 11. Hallo Christel, hier ist Edith. Ich bin jetzt an der U-Bahn-Station Metropoltheater. Wo bist du? Ich bin an der Philharmonie. Ich gehe jetzt zum Tiergarten. Das ist dieser große Park. Ich bin dann in 10 Minuten am Reichstag. Okay, ich gehe zum Brandenburger Tor. Ist das in Ordnung? Ja, das ist gut. So kommst du zum Reichstag. Bis gleich. Hallo Edith, Christel hier. Ich bin jetzt im Tiergarten. Und du? Bist du schon am Brandenburger Tor? Nein, Christel. Tut mir leid. Ich stehe hier vor einem Café unter den Linden. Oh, da ist etwas nicht in Ordnung. Na, macht nichts. Du kannst einfach weiter geradeaus zur Universität gehen. Da wartest du. Ich komme auch zur Universität. Ich brauche ungefähr 5 Minuten. Dann bin ich da. Edith, hier ist wieder Christel. Bist du an der Universität? Ja, ich warte schon. Und jetzt sehe ich dich auch. Huhu, Christel, hier bin ich. Ach ja, da bist du ja. Hallo, Christel. So, und jetzt gehen wir zusammen zum Reichstag.